from downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Willkommen zu Folge 8 From Downtown, eurem NBA- und Basketball-Podcast. Endlich hat die Liga begonnen. Wir haben die erste Woche hinter uns gebracht, unheimlich viele Spiele geguckt, super viele interessante Sachen dabei gewesen, über die wir heute quatschen. Leider auch ein paar nicht so erfreuliche Sachen dabei gewesen. Mit denen wollen wir, wie ihr es aus den letzten Wochen kennt, auch diese Woche starten. Russell Westbrook hat sich verletzt, hat sich die Hand gebrochen, fällt mehrere Wochen aus, musste sogar eine Operation über sich ergehen lassen. Damit das zweite Centerpiece von Oklahoma City, was über Wochen, wenn nicht sogar Monate, bis es wieder zur Topform reicht, ausfällt. Eine absolute Katastrophe für die Franchise, gerade mit den Erwartungen, in die Saison gegangen sind. Die müssen sie erstmal zurückstecken. Viele Rollenspieler, das hatten wir ja letztes Mal schon erwähnt, haben sich dazu noch verletzt. Jeremy Lamb ist nicht fit, Reggie Jackson hat kein Preseason-Spiel gemacht, jetzt auch in der Saison noch nicht. Anthony Morrow ist verletzt, dazu Durant, jetzt Westbrook. Absolute Katastrophe, oder? Ja, ich glaube, während man vorher bei Durants Verletzung noch darüber gesprochen hat, okay, können sie das kompensieren und trotzdem irgendwie sich einen Platz in der Homecourt Advantage oder den ersten vier im Westen behaupten, ist es halt jetzt wirklich die Frage, wie weit sie fallen, ob sie vielleicht sogar rausfallen können aus den Playoffs. Der Westen ist, wie wir wissen, super hart und da sind einige Teams, die wie letztes Jahr wahrscheinlich auch Phoenix irgendwie ein bisschen was zu melden haben. Vor allem zu Beginn der Saison, wenn junge Teams einen Run haben, dann wird es schwer, gegen die zu gewinnen. Später in der Saison ist dann ein bisschen leichter, wenn man weiß, wo die Teams stehen und vielleicht ein, zwei Teams tanken. Aber das ist schon ein harter Schlag, wie du gesagt hast, für die Franchise, für die Fans. Man tendierte mal zu Beginn der Saison so ein bisschen dazu, sein Fantasy-Team nur zu verfolgen. Und da gab es natürlich bei uns beiden einen riesigen Aufschrei, weil wir auch wie die Franchise aus Oklahoma City eigentlich auf Westbrook gebaut haben, als Cornerstone unseres Franchise-Teams nämlich. Aber ganz unabhängig davon ist es natürlich einfach schade, so einen Spieler irgendwie verletzt zu sehen. Und wo wir gerade schon dabei sind, kann ich vielleicht noch weiterleiten, ist natürlich nicht ganz so schlimm, aber Derrick Rose ist umgeknickt in einem Spiel. Hat dann pausiert oder hat dann auch, glaube ich, nicht mehr gespielt, ja. Und hat ein Spiel ausgesetzt und das sind so Sachen, wo man natürlich immer ein bisschen den Atem anhält, gerade mit der Verletzungsgeschichte, die er hat, wie das jetzt weitergeht und hofft natürlich, dass er möglichst schnell wieder bei 100% ist. Ja, wie du sagst, bei Derrick Rose gehen bei mir auch immer direkt die Alarmglocken an. Also ob das jetzt, natürlich ist es keine so schlimme Verletzung im Gegensatz zu denen, die er schon hatte, um Gottes Willen, aber ja, wer weiß, wie dich sowas hemmt, wie dich das auch mit in die Psyche eingreift, wenn du denkst, du bist jetzt gerade wieder bei 100% gelandet. Jetzt hast du auf einmal ein Wehwehchen an einer anderen Stelle. Das ist natürlich nicht cool, auch für so ein Team mit so neuen Pieces wie Gasol und bei den Bulls, die sich erst noch finden müssen. Ja, obwohl sie in den ersten Spielen eigentlich ganz gut gespielt haben. Eine andere längere Verletzung, die das Team aber nicht aus dem Playoff-Run werfen wird, weil sie nicht im Playoff-Run drin sein werden. Die Lakers, Julius Randle hat sich das Bein gebrochen. Das finde ich zum einen total schade, weil ich gedacht habe, dass er wirklich so der Lichtblick mit Kobe zusammen der Lakers werden kann. Also, dass man zugucken kann, wie er sich entwickelt. Und ich habe ihn auch schon für einen relativ fertigen NBA-Spieler gehalten, wenn man sich den Körper anguckt, wenn man sich seine Arbeit unterm Korb anguckt. Ja, für so einen Rookie jetzt, ich glaube, 6 Monate habe ich gelesen, Bein gebrochen, die ganze Reha zu durchlaufen, bevor du überhaupt so dieses NBA-Leben mal mitnehmen kannst, natürlich echt tragisch. Und dann auch so deinen Platz in der Liga zu finden. Du siehst dann, wie andere Rookies, sei es Jabari Parker, Wiggins, Marcus Smart und wie sie alle heißen, die ersten Füße ins Wasser stecken, die ersten Erfahrungen sammeln, die ersten guten Spiele machen und du sitzt halt zu Hause mit einem Gips. Also die Lakers wären ohnehin echt ein schlechtes Team geworden. Das hat denen jetzt mit Sicherheit nicht noch geholfen. Aber für Julius Randle, gerade weil er ein Rookie ist, tut es mir echt leid. Ja, Zyniker würden sagen, dass es nicht ganz so schlimm ist, weil sie 4 weitere Power Forwards haben im Team. Aber ich glaube, Ja, ich schließe mich dir da an. Sehr schade, gerade einen jungen Spieler, der doch einiges an Potenzial hat und auch vor allem einfach eine gute Arbeitsmoral und Bock hatte auf die Saison. Und auch Kobe, glaube ich, das hat ihn ein bisschen zurückgeworfen. Man hat gesehen, dass er ihn so ein bisschen unter die Fittiche nehmen wollte. Und das wird jetzt nicht so klappen. Die haben nicht wirklich viele Talente in dem Team, wo die Fans sich auch irgendwie dranhängen können und sagen, ja, dann kriegt er Spielzeit. Das ist auch was Positives. Aber naja, auf die Lakers kommen wir nachher nochmal kurz zu sprechen. Zunächst wollen wir noch uns 4 Spielern widmen, die was zu feiern haben, nämlich ihre Vertragsverlängerung. Wir hatten im letzten Pod schon ein paar Leute besprochen, wo es noch ausstand. Klay Thompson war einer davon, auf den kommen wir jetzt auch nochmal zu sprechen. Ich glaube, die anderen werden keinen neuen Vertrag unterschreiben. Kawhi Leonard zum Beispiel, Jimmy Butler, Tristan Thompson, das sind Spieler, die ein bisschen warten müssen, bis sie die großen Dollarzeichen in den Augen haben. Wer es wohl schon hat, ist Kemba Walker. Hat einen Vertrag unterschrieben, 4 Jahre, 48 Millionen. Genau wie Klay Thompson hat er da das direkt beflügelt oder hat ihn das direkt beflügelt, weil er eine bombenerste Woche gespielt hat. Ja. Unter anderem mit einem dicken Cojones-Dreier zur Overtime und dem Buzzerbeater, den Game-Winner dann. Den Jordan so abgefeiert hat. den Jordan richtig abgefeiert hat. Ja, was sagst du? Gerechtfertigt auf jeden Fall. Auch das Geld ist wahrscheinlich in Ordnung, oder? Ja, absolut. Also bei Kemba Walker mache ich mir auch überhaupt keine Sorgen. 4 Jahre, 48 Millionen finde ich total okay. Ich finde es einen total interessanten und spannenden Backcourt für die Zukunft, sich den mit Lance anzugucken, mit Lance vorzustellen. Ich glaube, das ist gut investiertes Geld. Also ich finde das weder zu viel noch zu wenig. Das ist genau richtig, wenn das dein Point Guard der Zukunft ist. Und das ist er in seinen jungen Jahren. Er ist wahrscheinlich eher der Scoring Point Guard, wenn man so will, als dass er wirklich dein Floor General ist, der sich die Leute aufstellt. Aber dafür hast du auch Lance, der, wenn er will, 8, 9, 10, 11 Assists auflegen kann. Also Klay Thompson finde ich absolut gerechtfertigt. Ach, Klay Thompson sage ich schon. Kemba Walker finde ich absolut gerechtfertigt. Nicht zu vergessen, es steht nicht auf dem Statsheet, ich glaube, Kemba wird auch in den nächsten Jahren die Krone von Jamal Crawford als bestes Crossover der Liga übernehmen. Der wird so einige Knöchel brechen in seiner Karriere. Da freue ich mich drauf. Und ist, glaube ich, auch für die Franchise einfach sehr gut zu zeigen, okay, hey, wir können die jungen Talente halten. Für die Free Agents, jetzt wo Al Jefferson mal gekommen ist, die hatten ja lange Zeit ein Problem, wirklich Leute irgendwie nach Charlotte zu locken. Und doch, ich glaube, was die Franchise macht, gefällt mir. Klay Thompson, 4 Jahre, 70 Millionen, auch so ein Spieler, der es direkt gerechtfertigt hat, jedenfalls vermeintlich, mit 41 Punkten und einem Game-Winner gestern Nacht, glaube ich. Ich mache mich jetzt ein bisschen unbeliebt und sage, dass das wesentlich zu viel Geld ist für ihn. 4 Jahre, 70 Millionen sind fast 17 Millionen im Schnitt. Du wirst wahrscheinlich gleich sagen, ja, aber guck dir den Markt für die Shooting Guards an. Der ist super dünn und wenn du jemand hast, der die Lichter ausschießen kann und noch ein bisschen Defense spielt, muss ihn halten. Genau. Aber ich sag trotzdem, meiner Ansicht nach ist er überbezahlt. Trotzdem ist der Move gerechtfertigt, weil nächstes Jahr irgendjemand ihm mindestens genauso viel Geld, wenn nicht mehr Geld, entgegengeworfen hätte. Ja, da haben wir in der letzten Woche auch schon drüber gesprochen. Wenn du ihn jetzt nicht verlängert hättest, dann hättest du auf jeden Fall ein Max-Offer matchen müssen im nächsten Sommer. Insofern war es klar, dass er, egal wo er landet, so viel Kohle kriegt. Ich finde es halt schon irgendwo gerechtfertigt, weil dieser Backcourt einfach unschlagbar ist. Also mit Steph Curry und Klay Thompson so eingespielt, wie die Jungs sind und was die jetzt für einen Start in die Saison hingelegt haben, wird es schwer, Argumente zu finden, warum du die beiden nicht zum Centerpiece machen solltest. Ich glaube, diese 70 Millionen sind aber auch mit so ein bisschen Ausblick auf den neuen Salary Cap, der dann irgendwann kommen wird, dann relativieren sich vielleicht diese 17 Millionen ein bisschen und die wären vielleicht jetzt, je nachdem, wo der dann landet, eher so in Richtung 12, 13 anzusiedeln. Ja, es ist schon verdammt viel Kohle, klar. Und das heißt natürlich auch, dass du in der nächsten Free Agency wahrscheinlich keine großen Sprünge erstmal machen kannst. Aber ja, wenn er die Form ansatzweise so hält, die er gerade hat, dann wird er dir noch viel Spaß machen, glaube ich. Der dritte Spieler, über den wir sprechen, Ricky Rubio, hat seinen Vertrag verlängert, nach längerem Hin und Her auch. Ziemlicher Hickhack. 4 Jahre, 56 Millionen. gerade in Amerika scheiden sich da so ein bisschen die Geister drüber, eben weil er nicht wirklich werfen kann. Wir haben in der Preview von den Timberwolves drüber gesprochen, dass er einer der schlechtesten Saisons, was so die Wurfquoten betreffen oder betrifft, abgeliefert hat letztes Jahr. Ich für meinen Teil finde, dass du da halt mehr denn je für das Talent zahlst und das Prospect einfach. Und wir dürfen halt nicht vergessen, dass Rubio immer noch wahnsinnig jung ist und immer noch sich entwickeln wird. Die Spielintelligenz hat er und so ein Spieler, der wirklich die Mitspieler glücklich macht als Pass-First-Point-Guard, das ist eine Eigenschaft, die wirklich nicht niedrig anzusehen ist, sondern eben im Gegenteil sehr, sehr wertvoll ist für ein Team. Ist sehr, sehr gut. Ich glaube, das Signing macht Sinn. Über die Summen kann man natürlich streiten. Ich finde, das, was du gerade gesagt hast, finde ich eigentlich am wichtigsten an dem Vertrag. Also ich glaube, die 56 Millionen zahlst du ihm nicht, weil er so ein toller Hecht ist und weil er dein Team alleine stemmen kann, sondern weil er die anderen besser macht. Und dafür lohnt sich dann die Kohle schon. Also wenn er es schafft, durch sein Passing-Game und durch seinen Aufbau so jemand wie Andrew Wiggins eine Etage höher zu liften, oder die ganzen anderen jungen Kerle, die da im Team sind, dann lohnt sich die Kohle schon. Also, wie du sagst, er ist total jung, einer der besten Passgeber der Liga, Defense spielt er auch ganz ordentlich und er hat ja auch noch Zeit, sein Shooting ein bisschen zu entwickeln, hoffen wir mal nicht, dass er, wenn er irgendwann 29 ist, so wie Rondo, immer noch bei 30-35% landet, aber ein sehr spielintelligenter Spieler und wenn er es, wie gesagt, schafft, die anderen Jungs ein bisschen besser zu machen, dann lohnt sich die Kohle auch. Der vierte Spieler im Bunde ist Alec Burks, Shooting Guard von den Utah Jazz, hat auch einiges an Geld bekommen. 4 Jahre, 42 Millionen. Alle Verlängerungen, die wir jetzt gesagt haben, sind durchschnittlich über 10 Millionen im Jahr. Schon ordentlich Cash. Ich finde, dass auch er überbezahlt ist. Es ist schwierig. Jeder Vertrag, der jetzt rausgegeben wird, wird halt immer mit Verweis auf den neuen Salary Cap und den neuen TV-Deal gerechtfertigt im Prinzip. Und ich halte das für ein bisschen schwierig, auch wenn wir jetzt halt derzeit, ich glaube, das Durchschnittsgehalt der NBA-Spieler liegt bei ungefähr 6 Millionen oder 6,3. Und wir sehen jetzt immer mehr Spieler, die eigentlich mittelmäßig sind, vielleicht Potenzial haben, keine Frage, aber die halt über 10 Millionen im Jahr kriegen. Und es sind auch nicht irgendwie 3 Jahre, 28 oder sowas, ne, wo du dann nochmal guckst und nochmal reevaluieren kannst, sondern es sind 4 Jahre, 42 Millionen und das ist für mich eindeutig zu viel für jemand, der letztes Jahr 14 Punkte gemacht hat. Und nimm die beiden großen Verträge von Utah mal zusammen. Du zahlst aktuell über 100 Millionen Dollar für Alec Burks und Gordon Hayward. Und das nur, weil du daran total daran glaubst, dass sie irgendwann mal zu einem Max-Player oder in die Richtung gehen könnten. Und das finde ich, wie du schon sagst, relativ gewagt. Salary Cap, TV-Deal hin oder her. Das müssen die Jungs erstmal unter Beweis stellen. Und so früh am Anfang der Karriere schon so viel Kohle rauszuwerfen, kann natürlich auch vielleicht, wenn es ein schwacher Charakter ist, keine Ahnung, ich kenne den Jungen nicht, aber das kann natürlich auch so ein bisschen dazu führen, dass man sich ausruht, dass man sagt, gut, ich habe meine Schäfchen für die nächsten 4 Jahre im Trocknen, gucken wir mal, was passiert. Ob die dann hungrig bleiben oder nicht, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, über 100 Millionen für die beiden, finde ich schon eine harte Nummer, muss ich sagen. Und es ist gleichzeitig eine Entscheidung gegen Enes Kanter, der wohl jetzt letztendlich keinen Vertrag bekommen wird und diese Saison nutzen muss, um für einen neuen Vertrag zu spielen. Ist auch immer schwierig, dann irgendwie vorher zu sagen, wo er landet. Derek Favors. Und ich glaube, dass einfach den Verantwortlichen in Utah ein bisschen der Hintern auf Grundeis gegangen ist, wie viel Spieler überhaupt sie halten können. Und je nachdem, wie die Saison verläuft, dann auch irgendwie der Fanbasis zu zeigen, okay, wir haben hier einen Masterplan und wir wissen, was wir tun. Da geht es auch um deren eigene Jobs, glaube ich, ein bisschen. Kommen wir zu ein paar Beobachtungen. Nachher kommen dann noch natürlich die Pistons, die wir adoptiert haben diese Woche. Da vielleicht schon mal ein kleiner Preview oder Anreiz an euch, dass ihr vielleicht auch ordentlich uns schreibt über Facebook, welches Team wir nächste Woche adoptieren oder diese Woche adoptieren wollen. Da habt ihr bis auf jetzt die Pistons, die wir jetzt gemacht haben, freie Hand. Was so die Standings betrifft, gibt es natürlich jetzt nur erste Beobachtungen zu machen. Nach einer Woche haben noch nicht viele Teams wirklich viel gespielt. Was man wohl sagen kann, ist, dass Orlando und Philly wahrscheinlich auch die Lakers sehr schlecht gestartet sind, wie erwartet, muss man ja eigentlich sagen. Ebenso Detroit, auf die kommen wir noch zu sprechen. Orlando, Philly und Detroit 0 Spiele gewonnen, 3 verloren. Die Lakers sogar 4 verloren, alle 4. Ganz anders sieht es bei Memphis, Houston, Golden State und Miami aus. Alle haben 3 Spiele gewonnen und bisher keins verloren. Miami sicherlich so ein bisschen die Überraschung von den 4 Teams, oder? Ja, total. Und was eigentlich das unterstreicht, was wir so ein bisschen in den Previews gesagt haben, es sind gerade bei Memphis und Miami genau die Spieler, die wir so ein bisschen auf dem Zettel hatten, die eine größere Rolle einnehmen, die das auch total unter Beweis stellen. Ich meine, Chris Bosh ist ein laufendes Double-Double mit 20-10 aktuell oder sogar noch drüber. Und auch Marc Gasol spielt eine Riesensaison, also wenn man die erste Woche jetzt mal als Riesensaison bezeichnen kann. Ja, insofern meine Wette, die ich mit Miami am Anfang der Saison hätte, dass sie nicht die Playoffs schaffen, das wird wohl ein bisschen eng. Aber ich freue mich tatsächlich auch, weil ich glaube, so eine, ich hatte in den letzten Jahren immer so ein bisschen so eine Antipathie gegen Miami, auch als New York-Fan ist das vielleicht auch ganz normal. Aber es ist fairerweise schon schwer für einen Verein, den besten Basketballspieler der Welt abzugeben. Dann gucken, wie strukturiert man sich neu, wie baut man sein Team neu auf, wer übernimmt jetzt mehr Verantwortung. Und das finde ich cool, dass Chris Bosh halt sagt, ich habe es immer noch statmäßig drauf, das, was ich damals in Toronto aufgelegt habe. Und das zeige ich euch jetzt und das macht er wunderbar. Genau, also von mir noch so drei Beobachtungen, würde ich sagen, von der ersten Woche. Ein paar Stats und was mir so aufgefallen ist. Und dann präsentieren wir euch das beste Spiel der vergangenen Woche und das unserer Ansicht nach attraktivste Spiel in dieser oder in der kommenden Woche. Zunächst Dennis Schröder hat in den beiden Spielen der Hawks nicht wirklich was zeigen können. Unsere Befürchtungen haben sich jedenfalls bis jetzt eigentlich bewahrheitet. Hat im ersten Spiel 3 Minuten gespielt, einen Punkt, einen Rebound und 3 Fouls. Und dann im zweiten Spiel der Hawks direkt ein DNP, also Did Not Play Coach's Decision, eingeheimst. Ja, hoffen wir, dass er mehr Spielzeit irgendwie sich rausholen kann. Das kriegt man meist irgendwie nur in den Trainingstagen irgendwie, dass man sich zeigt, dass er zeigt, dass er ein bisschen die Backup-Rolle von Jeff Teague irgendwie übernehmen kann. Müssen wir hoffen, dass er da die richtige Einstellung und den langen Atem hat. Zweiter Punkt, die Pelicans haben jedenfalls statistisch gesehen so gestartet, wie wir es erwartet haben, haben es sogar noch auf jeden Fall übertroffen. Anthony Davis hat im Eröffnungsspiel nicht nur 9 Blocks, sondern gleichzeitig auch 26 und 17 gerissen. Dazu noch immer Arschig mit 14 Punkten, 17 Boards und 5 Blocks. Also Statistiker haben da sozusagen 4-mal auf den Zettel schauen müssen, um es wirklich zu glauben. Wahnsinn, was die so aufs Parkett bringen, nicht nur auf den Statistikbogen, sondern auch generell. Ich komme gleich noch ein bisschen auf zu sprechen, wenn wir unsere Teams kurz analysieren, aber man sieht trotzdem noch, dass sie sich ein bisschen finden müssen. Aber das ist, glaube ich, normal, wenn Arschig dazukommt, neu. Und der letzte Punkt, Harden und Howard machen im Prinzip da weiter, wo Houston letztes Jahr aufgehört hat, nämlich an die Freiwurflinie gehen. Im ersten Spiel gegen die Lakers zugegeben, waren die beiden addiert 32 Mal an der Freiwurflinie und so gewinnst du Spiele meiner Ansicht nach, ne? Ja, und ich war wirklich ein bisschen skeptisch, was Houston angeht. Ich meine, der 3-0, es sind noch 80 Spiele zu spielen oder 79 Spiele zu spielen. Aber das ist schon ordentlich. Und es haben halt andere Leute Verantwortung übernommen, was ich nicht so erwartet hätte. Ich glaube, der Abgang von Chandler Parsons fällt im Moment jedenfalls nicht so schwer ins Gewicht, wie ich es gedacht hätte. Patrick Beverley spielt einen ordentlichen Ball. Ja, finde ich schon in Ordnung. Also von Statwise, da kommen wir gleich in unseren Fantasy-Teams noch zu, hätte ich mir von Dwight Howard ein bisschen mehr erwartet, ehrlich gesagt, in den ersten Spielen. Aber das wird sich in der Saison noch relativieren. Das Spiel der Woche war meiner Ansicht nach, ich habe es eben schon mal kurz angeteasert quasi, Milwaukee Bucks gegen Charlotte Hornets. Super spannendes Spiel, die Stimmung war total elektrisiert, ja, in Charlotte, ausverkauftes Haus, die Leute standen gefühlte 4 Viertel lang. Milwaukee hat ein richtig gutes Spiel gemacht, hat so ein bisschen bestätigt, wieso wir sie als League Pass Team der Saison gefeatured haben in den Previews. Macht viel Spaß. Du weißt nicht wirklich, was als nächstes kommt. Ja, die haben Leute wie Chris Middleton, der dann einfach mal ein paar Dinger reinmacht. Jabari Parker, sehr solide bisher. Genau das, was man eigentlich von ihm erwartet hat. Recht reif. Wenn er mal irgendwie einen Slump hat, haben sie genug Leute, die sie von der Bank bringen können. Greek Freak. Alle möglichen jungen Young Guns haben teilweise mit 24 Punkten vorne gelegen tatsächlich. Und ja, dann kam die furiose Aufholjagd. Die Quoten waren nicht unbedingt immer das Beste, aber es war ein enges Spiel. Und dann wirft halt Kemba Walker mehr oder minder so den Verzweiflungsdreier mit einer Sekunde in der regulären Spielzeit, trifft ihn und haut dann letztlich sogar noch den Buzzerbeater rein. Du hast es eben schon erwähnt, Michael Jordan feiert es total ab an der Seitenlinie. Ich glaube, da war dieser Moment, wo du sagst, okay, Game on, die Saison kann losgehen, oder? Ja, und auch die Halle ist so geil, ne? Also als ich mir das Spiel angeguckt habe, das Parkett sieht geil aus, war fast schon Playoff-Stimmung in der Halle. Lance postert Larry Sanders vom allerfeinsten. Er hat richtig, richtig Spaß gemacht mit dieser Aufholjagd. Also bestätigt auch wieder so ein bisschen, was wir irgendwann mal gesagt haben, in den Playoffs, wenn die Jungs so richtig eingespielt sind, können die echt ein verdammt unangenehmes Team werden, glaube ich. Also ja, hat richtig Spaß gemacht, war ein cooles Spiel für die kommende Woche, also für diese Woche quasi, bis wir uns dann das nächste Mal hören, haben wir uns in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Clippers gegen die Warriors ausgeguckt. Ein relativ wahrscheinliches Playoff-Duell, würde ich mal sagen. In den letzten Jahren gab es das schon mal. Die beiden hassen sich bis aufs Blut. Und das ist immer interessant zu sehen. Und auf der einen Seite, ihr kennt die ganzen Jungs, Chris Paul, Blake Griffin, DeAndre Jordan. Dann stehen auf der anderen Seite die Splash Brothers. Bogut fetzt sich mit Blake Griffin. Die Ellbogen werden ausgepackt. Ich glaube, das wird ein geiles Spiel. Also es ist noch am Anfang der Saison, aber vielleicht willst du auch ein Statement setzen und sagen, okay, Jungs, wenn wir uns in 5 Monaten wieder treffen, dann sieht das hier genauso aus. Ja, genau. Also ich glaube, dass es halt super spannend werden wird, auch zu sehen, wie halt Blake darauf reagiert. Er hat es ja angekündigt, okay, jetzt werde ich die harten Fouls nicht mehr so leicht hinnehmen. Also ich fühle, dass ein hartes Foul kommen wird in dem Spiel. Bogut hat auf jeden Fall 6 Fouls, die er verteilen kann und meinetwegen auch ein Flagrant. Naja, also ich gucke mir das immer sehr, sehr gerne an. Gut, kommen wir eigentlich zu einem neuen Feature, das wir jetzt regelmäßig machen wollen, die ganze Saison über. Und zwar sind es die Awards. Haben wir uns immer 2 Sachen rausgenommen. Einmal den Freak of the Week und den Stinker der Woche. Starten wir also mit dem Freak of the Week. So, das Orchester ist fertig. Unser Freak of the Week. Wir haben da einige Kandidaten. Selbstredend sind das die Jungs, die diese Woche beeindruckt haben, die Spiele an sich gerissen haben, Spiele gewonnen haben für ihr Team. Sind sicherlich ein paar Kandidaten für diese Woche dabei, oder? Ja, meine Nominierten für den Freak of the Week, wenn du so willst, da es ja dieses Freak ausschließlich positiv gemeint ist. Anthony Davis, haben wir gerade schon mal drüber gesprochen, spielt eine Monster erste Woche. Chris Bosh, auch aus den gleichen Gründen, die ich gerade schon genannt habe, mit seinen 21-10 oder 22-10, die er gerade auflegt. Klay Thompson, 41 Punkte gegen Kobe, direkt nach der Contract Extension. Marc Gasol, auch ein Kandidat. Und Boogie, dafür, dass er gestern mit den Clippers den Boden gewischt hat mit seinen 36-17. Auf jeden Fall einer meiner Nominierten für den Freak of the Week. Ja, es ist ziemlich schwierig, da wirklich jemanden rauszupicken. Ich würde dann immer sagen, okay, wie hat das Team abgeschlossen? Insofern Anthony Davis ist jetzt nicht Win, also nur mit hat nicht nur gewonnen mit seinem Team. Für mich wäre es tatsächlich dann Chris Bosh, weil es ein bisschen überraschend kommt. Das Team hat 3-0 gestartet. Und man könnte natürlich auch Klay Thompson nehmen. Da sind dann noch, glaube ich, einige Argumente auf seiner Seite, gerade mit den 41 Punkten und dem Poster, glaube ich, was er da auch noch als Dank gegen Robin Lopez ausgepackt hat gegen Portland. Das kann man sich auf jeden Fall nochmal angucken. Ja, bei mir ist es tatsächlich Klay Thompson. Jeder, der gegen Kobe 41 Punkte macht, der auch direkt weiß, wie Kobe sowas abfuckt, der kriegt für mich den Freak of the Week. Die zweite Kategorie, die nicht ausschließlich positiv gemeint ist, ist der Stinker der Woche. Und den wollen wir natürlich auch gebührend empfangen. Ja, also der Stinker der Woche, ja, wer ist es für dich? Wer sind deine Nominierten? Ich glaube, wir haben den schon gekürt. Es ist für uns JJ Redick, der diese Woche nicht wirklich gut in die Saison gefunden hat. Ich habe mir mal die Wurfquoten notiert. 4 von 14 im Eröffnungsspiel, davon 2 von 10 vom Downtown, 3 von 9 im zweiten, 1 von 6 von der Dreierlinie und dann eine schöne 1 von 10 Performance hinterhergelegt, 1 von 7 von der Dreierlinie. Ist nicht wirklich seine Woche gewesen, war jetzt nicht irgendwie wie Kyle Korver, der gefühlte 300 Dreier geswischt hat. Aber man muss auch dazu sagen, auch wenn ihn, für ihn persönlich es jetzt nicht unbedingt so gut lief, das Team hat einfach die Qualität, das aufzufangen und hat auch die Tiefe eigentlich dafür. Ja, er wird in Zukunft mit Sicherheit auch das wichtige Piece sein, was die Clippers brauchen, um einen langen Playoff-Run hinzulegen. Ja, aber daran muss er sich halt messen lassen. Er wird dafür bezahlt, ordentlich zu treffen, ordentliche Quoten zu treffen. Das hat er nicht gemacht. Insofern kriegt er von uns den Stinker der Woche. Den hätten wir auch, und da kommen wir zu dem Team, das wir diese Woche adoptiert haben, gut und gern an die Detroit Pistons weitergeben können. 0-3 gestartet in Spielen gegen Brooklyn, Minnesota und Denver. Ja, wir haben uns das Team näher angeguckt diese Woche, wie von euch gewünscht. Das war nicht ganz so einfach, sich das die ganze Zeit anzugucken, ehrlich gesagt. Ja, in dem Sinne vielen Dank an euch, dass wir uns zäh durch die Spiele der Detroit Pistons gucken mussten. Aber interessant war es trotzdem. Also gerade weil Greg Monroe gesperrt war für die ersten beiden Spiele, kannst du vielleicht gleich noch ein bisschen was zu sagen über die dubiosen Umstände, die zu dieser Sperre geführt haben. Es war interessant eben deshalb, weil man gucken konnte, wie sie darauf reagieren, wie sie vielleicht auch die Rotation umstellen. Sobald im dritten Spiel dann halt Greg Monroe wieder mit von der Partie war, hat man sich nach dem 0-2 Start eigentlich, glaube ich, auch erhofft, okay, da kriegt das Team ein bisschen einen Spark, wenn er von der Bank kommt. Er persönlich hat dann auch ganz gut gespielt mit 18 und 11. Aber vielleicht fangen wir erstmal der Reihe nach an mit dem ersten Spiel gegen die Denver Nuggets. Haben sie verloren mit 10 Punkten. 89-79. Ich habe hier mir mal die Mühe gemacht, aufzuschreiben, was Smith tatsächlich da fabriziert hat. Jay Smooth, der nicht ganz so smooth eigentlich aufgelegt war in seinem ersten Spiel, hat letztlich eine Trefferquote von 9 von 22 gehabt. 6 von 10 gestartet tatsächlich. Das hört sich aber noch viel, viel besser an alles, als es letztlich ist, weil sie ihn total offen gelassen haben. Also er hat sich wirklich so viel lange Zweier genommen und das hat dann auch Kenneth Reed im Anschluss im Interview gesagt. Ja, ganz genau. Kenneth Reed hat sich bedankt dafür, dass er die ganzen Schüsse genommen hat, was auch neben dem Kobe-Dwight Howard-Zwist so die erste, naja, die erste kleine Rangelei, sag ich mal, verbale Rangelei in der ersten Woche war. Er hat ihn ans Clown beschimpft, beziehungsweise Jay Smooth hat gesagt, ich kann keinen mit Rastas irgendwie ernst nehmen. Finde ich total lächerlich, gerade nach so einer Performance sollte man vielleicht kleinere Brötchen backen, wenn auf der Gegenseite Fareed gegen den großen Frontcourt der Detroit Pistons 17 Rebounds holt und damit eigentlich dein Maul stopft, wenn man so will. Ja, das lag unter anderem auch daran, dass Andrew Drummond in Foul Trouble war, wie eigentlich alle drei Spiele schon. Hat im ersten Spiel nur 27 Minuten gespielt, ist auch ausgefoult. Und da sieht man wirklich ganz klar, wenn Drummond viel auf der Bank sitzt, weil er sich nicht unter Kontrolle halten kann, jedenfalls was seine Fouls betrifft, dann hat das Team Probleme zu verteidigen und wirklich den eigenen Korb zu schützen. Der beste Spieler meiner Ansicht nach, ich habe mir mal so aufgeschrieben, wen ich am besten fand noch und wer die schlechteste Performance geleistet hat, war DJ Augustin mit 15 Punkten. Ich glaube, dass Stan Van Gundy einen ziemlichen Narren an ihm gefressen hat oder zumindest denkt, dass er die Offense leiten kann, besser jedoch als Brandon Jennings. Caldwell Pope, der Shooting Guard, 3 von 19, ziemlicher Stinker, hätten wir ihm auch geben können, wenn er nicht relativ unbekannt wäre in der Liga. Letztes Jahr eine sehr durchwachsene Rookie-Saison gespielt und es fehlt ihnen einfach das Shooting. Ja, und das spiegelt sich auch absolut in den Stats wieder. gegen Denver im ersten Spiel 23% von draußen geschossen, 57% von der Freiwurflinie. Beides keine Stats, mit denen du Spiele gewinnst. Da musst du dich nicht wundern, dass du nur 79 Punkte machst. Du hast gerade DJ Augustin angesprochen für Brandon Jennings, der auch im vierten Viertel tatsächlich viel für Brandon Jennings spielt. Im zweiten Spiel gegen Minnesota hat er sich dann gedacht, gut Coach, wenn du wirklich auf mich setzt, dann mache ich das halt. 18 Schüsse genommen. Ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt ein Detroit-exklusives Problem, aber wenn DJ Augustin in deinem Team sich 18 Schüsse nimmt, dann hast du ein Problem. Ja, man sieht auch einfach, dass die Rotation noch nicht wirklich da ist und Stan Van Gundy irgendwie auch versucht dann Spiele zu gewinnen mit der Starting Five, indem er sie sehr viel spielen lässt oder halt dann nur ein, zwei Spieler von der Bank bringt. Die Rotation war im zweiten Spiel, glaube ich, nur 8 Spieler tief, also effektiv eigentlich sogar nur 7, weil, glaube ich, wer war es? Ich weiß gar nicht, einer, der von der Bank kam, recht wenig gespielt hat. Und das ist natürlich dann schwierig, wenn du gerade zu Beginn nicht wirklich ja die Tiefe der Bank ausnutzen kannst. Klar, Jordy Meeks ist verletzt, das tut dem Team sicherlich weh. Da fehlen dann auch ein paar Schüsse, nur irgendwer muss dann kommen und halt die Schüsse machen. Und ich hätte ehrlich gesagt, dass es dann Josh Smith wäre, dass er wirklich das Team mal auf seinen Rücken nimmt und sagt, hey, offensiv zumindest, jetzt gehe ich in Low Post und mach mal was. Ja, ich hatte vor der Saison so ein bisschen damit gerechnet, dass Stan Van das kopieren will, was er früher in Orlando gemacht hat. Also, dass du einen guten Big Man unterm Korb hast und den so mit Shootern surroundest, wenn man so will. Das ist jetzt die Frage, ob man ihm das zur Last legen will, dass er hätte wissen müssen, dass das in dem Kader nicht drinsteckt, gerade die Schüsse von außen. Ich meine, aktuell hast du da halt den einen oder anderen VJ Smooth Hammerwerfer draußen rumstehen, der Backsteine Richtung Korb wirft. Oder ist das halt Pech im Moment, dass du sagst, solche Leute wie Jordy Meeks sind noch verletzt, die Teamchemie hat sich noch nicht gefunden, Andrew Drummond war früh in Foul Trouble und so weiter, das hat noch nicht alles so gefruchtet, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich sehe das tatsächlich ein bisschen kritischer, ich denke nicht, dass es unbedingt Pech ist, sondern ich traue halt Leuten auf einer konstanten Basis, wie Jay Smooth, wie DJ Augustin, wie auch Brandon Jennings nicht unbedingt zu, dass sie die Spiele von außen entscheiden können und das wird dann ein Riesenproblem, wenn die Jungs eben wie Greg Monroe oder Andrew Drummond auch nicht ordentlich produzieren können. Also die großen Probleme, die wir man ja eigentlich auch vor der Saison schon ausmachen können, das fehlende Spacing und ja die Schwierigkeiten im Halbfeld, Ballbewegung, bestehen halt weiter oder haben sich bestätigt. Nur da müsste man sich halt eben fragen, okay, wie kann man als Coach das ändern und irgendwie die Stärken des Teams, die es ja durchaus gibt, eigentlich am besten in Szene setzen. Und das wäre meiner Ansicht nach, indem man schnell spielt. Das Team kann nicht wirklich im Halbfeld spielen, weil es eben leidet darunter, dass es keine Dreierschützen hat. Und es ist auch schon bezeichnend, wenn du halt Karen Butler dann irgendwie als Dreierschützen bezeichnest, der meist immer ein paar Jab-Steps macht und dann irgendwie die Bälle fliegen lässt. Klar, er hat jetzt ein paar Sachen getroffen, den möchte ich jetzt nicht unbedingt als Negativbeispiel rausheben. Aber was ich damit sagen möchte, ist, du musst schnell spielen. Wenn du den Rebound hinten bekommst, womit sie auch direkt schon Probleme hatten, dann musst du den Ball nach vorne treiben. Du hast Leute, die den Fastbreak laufen können in Jennings und vor allem auch in Josh Smith, in Drummond. Da kannst du leichte Punkte machen und das Team punktet einfach zu wenig. Es hat in 3 Spielen deutlich unter 90 Punkte geaveraged und das ist einfach zu wenig offensiv. Ja, wenn ich mal, es sei denn, du möchtest noch was zum Spiel gegen Minnesota sagen, wenn ich was zum Spiel gegen Brooklyn sagen kann, nicht nur offensiv, sondern auch defensiv sieht's momentan tatsächlich nicht so gut aus. Joe Johnson hat gegen Detroit gemacht, was er wollte, gerade mit Kyle Singler, also da fehlt der definitiv ein Perimeter-Stopper, mit dem du den besten Spieler der Gegner irgendwie aus dem Spiel nehmen kannst. Und es kann natürlich auch irgendwo nicht sein, dass du dann von so einem alten Mann wie Kevin Garnett, wenn er springt, kannst du da keine Zeitung mehr drunter legen, im Halbfeld getötet wirst. Kevin Garnett ein Riesenspiel gemacht, seine üblichen Schüsse top of the key von der Freiwurflinie in der Richtung genommen und 14 Rebounds gegen Drummond, Monroe und Jay Smooth gepflückt. Das kann irgendwo alles nicht sein. Also selbst, was wir gerade über die Offense gesagt haben, ist das eine, aber auch in der Defense fruchtet das einfach noch nicht. Ja, es wird, glaube ich, viele solcher Spiele geben wie gegen Brooklyn, wo du Mitte des vierten Viertels ein recht offenes Spiel hast. Ich glaube, es stand zwischenzeitlich mal 84-84. Dann kommt Joe Johnson wieder rein und beendet das Spiel letztlich mit einer Serie und kam dann auch keine Antwort mehr von Detroit. Da ist das Problem ein bisschen, okay, hast du einen Go-To-Guy? Hast du eine erste Option? Hast du einen Teamleader, der dann irgendwie wirklich sagt, okay, Jungs, wir spielen das jetzt runter und nehmen uns keine hektischen Schüsse? Und das hat Detroit momentan jedenfalls noch nicht. Die Teamchemie ist ein großes Ding, das sieht man nicht auf dem Statistikbogen, aber das macht so viel aus für ein Spiel und auch für einen Spielverlauf. Und ich glaube, dass das einfach eine Sache ist, die ihnen noch fehlt. Und ich würde halt ganz gerne einen Quote vorlesen noch von Coach Stan Van Gundy. Das war jetzt nach dem zweiten Spiel, als es im dritten Viertel so einen Meltdown gab, wo sie letztlich das Spiel abgegeben haben. Und da sagte er, right now, I'm just worried about the whole mental state of our team. What happened in the third quarter was inexcusable. It really is. If you're a professional athlete, it was inexcusable. Also übersetzt ist das ja mehr oder minder, dass er absolut die Reife und die Einstellung seines Teams in Frage stellt. Und wenn du das nach dem zweiten Spiel machst, in so einer krassen Form gegenüber den Medien und nicht intern, ist das natürlich schon nicht unbedingt ein gutes Zeichen. Ja, aber das hat sich ja so ein bisschen abgezeichnet. Erinner dich mal an die Statements, die Greg Monroe vor der Saison losgelassen hat, ne? Also mit den Jungs hier für mehrere Jahre unterschreiben und sehe ich nicht und bla bla bla. Dazu hast du noch jemanden, wie gesagt, wie Jay Smooth, der sich unheimlich leicht aus der Ruhe bringen lässt. Ein Ton von Kenneth Faried und er rastet sofort aus. Das passt alles nicht. Brandon Jennings immer so ein bisschen als Ego-Zocker verschrien, also in der Kabine von Detroit ist mit Sicherheit nicht nur Partyhütchen und Konfetti momentan. Das ist schwierig. Also wie gesagt, Monroe möchte unbedingt weg. Drummond ist vielleicht doch noch nicht die erste Option offensiv, die du dir vorgestellt hast. Er braucht vielleicht noch ein, zwei Jahre. Jay Smooth, egal was der Trainer sagt, nimmt sich seine Dreier, trifft seine Dreier dann aber eben nicht. Oder seine Halbfeldwürfe. Ja, und Stan Van Gundy ist halt ein totaler Perfektionist. Und wenn er das dann sieht, dann geht ihm halt sofort der Kragen hoch. Ob das so clever ist, das direkt nach dem zweiten Saisonspiel auch an die Medien zu bringen, wenn du sowieso schon so einen Spieler hattest, der das in der Pressekonferenz beim Media Day schon in ähnlicher Form geäußert hat, ist dann die Frage. Ich würde jetzt tatsächlich nicht unbedingt alles schwarz malen für Detroit. Ich glaube, das Talent, da sind wir uns beide einig, in Spielern wie Drummond, Jay Smooth, wenn er will und wenn er gut aufgelegt ist, in Greg Monroe, das ist schon vorhanden. Aber es gibt halt einige Baustellen, die man nicht totschweigen kann. Einiges davon wird sich sicherlich verbessern, wenn dann auch wieder Jody Meeks zum Team stößt. Klar, das dauert leider noch, aber da werden einige Baustellen dann ja nicht mehr so wesentlich hervorstechen als eben. Also ich meine, dann kannst du halt einen Caldwell Pope mal von der Bank bringen, wo es sicherlich angenehmer ist für ihn. Er ist offensichtlich noch nicht wirklich ready zu starten. Und dann hast du vielleicht auch irgendwie ein bisschen mehr Luft. Ich meine, er könnte auch ein bisschen tiefer mal in die Bank gehen. Jonas Jerebko kann vielleicht dann auch mal ein bisschen auf dem Flügel verteidigen. Hat er bisher jetzt noch nicht wirklich gemacht, nur ganz sporadisch ihn hat spielen lassen. Und dann musst du einfach mal gucken. Vielleicht letzte Frage, was mich interessieren würde, auch was du so sagst. Würdest du Josh Smith von der Bank bringen oder Greg Monroe? Auch im Hinblick auf diese ganze Teamchemie-Sache. Ich glaube, dass das Experiment, dass du alle drei gleichzeitig spielst, also mit Drummond, tot ist und auch tot bleiben sollte. Was meinst du, was das Beste wäre für Detroit von hier an? Ja, das kommt vielleicht so ein bisschen auf den Charakter von Jay Smooth an. Ich glaube, das ist eine hochexplosive Mischung. Wenn er von der Bank kommt und wenn er abgefuckt ist, dann ist es entweder so, ich nehme jetzt meine Lustwürfe, oder es kann tatsächlich sein, in der besten Richtung, dass du sagst, okay, Scoring fehlt uns. Und wir haben dann in der zweiten Garde zumindest jemand, der auch gegen die zweite Garde des anderen, des gegnerischen Teams aufläuft, der von seiner individuellen Qualität um Längen besser ist als die meisten zweiten oder beziehungsweise von der Bank sechsten, siebten, achten Leute von gegnerischen Teams. Das kann schon klappen. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Jetzt am Anfang haben sie erstmal Greg Monroe von der Bank gebracht. Das ist jetzt nicht unbedingt der riesen Scoring-Spark irgendwie, der da kommt. Ja, gucken wir mal, habe ich ehrlich gesagt noch so keine fundierte Meinung zu. Dafür haben wir jetzt auch zu wenig Spiele gesehen. Ist immer schwierig, glaube ich, für jemanden, der sich selber eine All-Star-Rolle zuschreibt wie Jay Smooth, dann vom Trainer gesagt zu kriegen, okay, du startest jetzt nicht. bei einer angekratzten Teamchemie, die sie aktuell schon haben, musste dann damit erstmal umgehen und da müsste Stan Van Gundy schon seine höchsten psychologischen Qualitäten aufwarten, denke ich. Ja, ich sehe das ganz genauso. Ich glaube, dass es sehr schwierig wäre, wenn du jetzt die Starting Fives veränderst. Du spielst dann lieber mit den Minuten und guckst, dass du die Matchups irgendwie und die Rotation innerhalb des Spiels änderst. Ohnehin ist ja dieses Starten ziemlich überbewertet und eher eine Sache für die Psyche der Spieler. Manche Spieler, für die ist das unheimlich wichtig. Ich glaube, dass gerade bei Detroit zwei Spieler sind, in Jennings und Jay Smooth, denen das recht wichtig ist. Und deshalb wäre es, glaube ich, das falsche Signal, jetzt nach drei Spielen schon zu sagen, okay, hier, wir verändern das Starting-Line-up, dann lässt du halt die Spieler weniger spielen oder an ein paar Stretches nicht machen, sodass die Rotationen da passen. Ich glaube, dass Greg Monroe ganz gut auch von der Bank kommen kann und damit sollte es eigentlich auch so weitergehen. Und ich hoffe für Detroit einfach, dass jetzt diese Woche mal der erste Sieg dann auch drin ist, damit das Team, wie die Amis sagen, so ein... Na gut, ja, dann vielleicht erst nach dem nächsten Spiel. Gut, kommen wir zu dem letzten Punkt für heute, unserem Fantasy-Team oder einem Ausblick, ein bisschen was so Fantasy-mäßig los war diese Woche. Ich glaube, die üblichen Verdächtigen an der Spitze der Fantasy-Liga kennen wir, mit Anthony Davis zum Beispiel, Stephen Curry, Klay Thompson, all die Jungs haben einiges gerissen. Vielleicht von deiner Seite aus so, wie evaluierst du dein Team? Ich weiß, dass wir beide Westbrook haben und deshalb eigentlich permanent heulend mit dem Taschentuch vor dem Laptop sitzen. Aber ja, was sagst du so? Wie hat die Saison begonnen? Wen hättest du gerne in deinem Team? Also ich bin nicht unzufrieden, aber ich bin auch nicht wirklich überzeugt von manchen Picks, die ich da genommen habe. Ich kann ja mein Team mal ganz kurz vorstellen und dann machen wir das bei dir gleich auch und dann reden wir mal zwei Sätze drüber. Also ich glaube, mit Derrick Rose und Kobe Bryant habe ich zwei Spieler, die so 90% oder vielleicht nicht 90, aber 80% aller Fantasy-Spieler haben, weil sie einfach bei Crossover total günstig zu haben waren. Klay Thompson, darüber bin ich aus den genannten Gründen sehr erfreut, dass ich ihn genommen habe. Russell Westbrook und Gary Neal komplettiert dann meine Guard-Lineup. Gary Neal nicht so richtig gut gestartet, gestern gegen die Knicks ein ganz gutes Spiel gemacht. Da habe ich mich ein bisschen auf seine Shooting-Percentage verlassen, dass die ganz ordentlich wird. Und ich bin nicht unzufrieden, bis auf den Fakt, dass Westbrook halt mit fast 10 Millionen nicht spielt. Aber das ist dann halt höhere Gewalt. Bei den Forwards habe ich mich ein bisschen auf Markt- oder Wertsteigerung verlassen und das wird mir jetzt so gerade ein bisschen zum Verhängnis, weil die Jungs natürlich erstmal ein bisschen kommen müssen. Ist die Frage, ob das jetzt der richtige Weg war. Ich habe Otto Porter von Washington, der mal so spielt. Die eine Nacht macht er fast nichts, die andere legt er 21 Punkte auf. Da bin ich noch nicht so 100% sicher, ob das richtig war. Chris Copeland, ganz ähnliches Beispiel. Ich glaube, 700.000 hat er gekostet. Auch ein gutes Spiel, das letzte Spiel für Indiana gemacht. Markieff Morris, habe ich mir noch ein bisschen mehr von erhofft. Da kommt von Phoenix auch noch nicht so richtig viel. Chris Bosh, absolute Bank, der hält meine Forward-Section im Moment am Leben, wenn du so willst. Und meine Forward-Section nach unten reißen, tun im Moment Pondexter und Plumlee, ehrlich gesagt. Die für mich beide nicht das bringen, was ich erhofft habe. Gerade Pondexter spielt, glaube ich, irgendwie 10 Minuten oder was aktuell. Da dachte ich wirklich, dass ihm ein bisschen mehr Spielzeit zugeschrieben wird. Ich hatte es gerade schon mal erwähnt, dann kommen wir zu meinen Centern, Dwight Howard, habe ich mir auch ein bisschen mehr von erwartet, aber dem gebe ich noch ein bisschen Zeit. Der Grund, warum ich ihn genommen hatte, war einfach, dass er ungefähr 8 Millionen, glaube ich, gekostet hat und wenn man sich dann anguckt, was ich auf anderen Positionen für jemanden mit einer 20-10 Statline bezahlen hätte müssen, dann sind die 8 Millionen eigentlich, glaube ich, ganz gut investiert. Rudy Gobert macht mir ab und zu Spaß, muss ich sagen. Ich glaube, der Junge könnte noch ein bisschen mehr Spielzeit vertragen, aber gerade was das Rebounding angeht, durch seine 5,30 Meter Größe hole ich mir da schon ein paar Punkte rein. Jared Sullinger, überragende Preseason gespielt. Ich habe mich vielleicht ein bisschen blenden lassen. Jetzt kommen wieder seine normalen Stats so langsam durch. Und Nerlens Noel mit seinem Salzstangenkörper ist da aktuell auch noch nicht so viel zu holen. Also es gibt ein paar Positionen, die ich dann mit Sicherheit in der Trade-Phase verändern werde, aber im Großen und Ganzen ist es schon in Ordnung. wir haben uns nicht abgesprochen, als wir uns die Teams zusammengestellt haben. Und ob das nun zum Guten oder zum Schlechten ist, haben wir sehr ähnliche Teams. Deshalb hast du mir jetzt eigentlich schon einiges vorweggenommen. Vielleicht bei den Guards habe ich zwei Spieler, die mehr oder minder so ein Gamble waren, wenn man so will. Ich glaube, da brauche ich einfach ein bisschen längeren Atem. Nämlich den Greek Freak, den hindert noch momentan ein bisschen, dass die Rotationen halt da noch nicht wirklich fix sind bei Milwaukee. Sie gefühlte 25 Spieler haben, die auf der 2 oder auf der 3 spielen können. Und ja, Alfred Payton, Turnover Machine, ist tatsächlich auch mein eigen. Ja, hat ein gutes Spiel gemacht sogar jetzt. Und die Assists hast du auf jeden Fall sicher. Klar, du kriegst nicht unbedingt die Punkte, gib dir ein paar Steals. Das war ehrlich gesagt, also ich meine, der kostet auch nur 2,4 Millionen. Gibt vielleicht Leute, die ja zu Beginn der Saison mehr Punkte geben, aber gerade weil Oladipo halt noch aus ist, bin ich da jetzt nicht zu depressiv drüber. Mirza Teletovic ist für mich ein Forward, der genau das bringt, was ich gehofft habe, nämlich schön Dreier und ein paar Punkte. Chris Copeland könnte das noch ein bisschen besser machen bei Indiana, aber war jetzt, glaube ich, bei zwei Spielen schon Topscorer. Von Indiana, das für 600.000. Du zeigst es schon an, wer sich bei mir so im tiefsten Kellergewölbe befindet. Statwise ist Channing Frye. Er sitzt daneben Quincy Pondexter. Ja, nur dass er wahrscheinlich 2 Millionen mehr gekostet hat als Quincy Pondexter. Ja, wird einfach noch nicht wirklich viel eingesetzt, kam auch von der Verletzung. Also mal schauen, Orlando muss sich sicherlich erstmal finden. Otto Porter, finde ich, hat eine Riesensaison gespielt bisher. Für seine 500.000. Und Boogie, da habe ich mich natürlich gefreut als Center, hat gestern ungefähr das Internet abgebrannt mit seiner Leistung. Da habe ich mich ja doch ein Ast abgefreut, dass der mir endlich die lang ersehnten Punkte gebracht hat. Und von dem ich sehr viel erwarte über den Verlauf der Saison, ist Giorgio Deng oder Jeng, weil ich glaube, dass er Pekovic einige Minuten abziehen kann. Wollen wir eben auf die Tabelle gucken? Also ein paar von uns oder ein paar von euch waren so nett und haben sich unserer Division angeschlossen. Wir haben ja gesagt, ab und zu werden wir mal Updates geben. Da rangieren, so wie ich es gerade sehe, wir beide relativ gleich auf. Im Mittelfeld, Platz 6 und 7. Ganz oben steht im Moment Jan-Nicks Team mit 891 Punkten. Nicht schlecht. Die All-Stars auf Platz 2. Herne Sitz Baskets. This shit is banana. Block and Roll, dann kommen wir, dann kommen noch die, also alleine die Namen haben echt schon irgendwie einen Award verdient, Lokomotive, Biertanken, Polish Hammer and Friends, Akis, Dennis Daggers, Mülheim Strangers und KM habe ich noch vergessen im Mittelfeld. Ja, vielleicht noch einen Satz dazu, Hut ab erstmal an die Jungens oder vielleicht auch Mädels, wir wissen es ja nicht, die da oben stehen. Was ich natürlich noch so ein bisschen relativieren könnte, ist die Anzahl der Spiele, die die einzelnen Teams haben. Also selbst wenn ihr jetzt einen Spieler habt, wo ihr sagt, die Gesamtpunktzahl ist noch nicht das, was ihr euch vorgestellt habt. Es gibt halt aktuell Teams oder auch noch bis zu den nächsten 3 Wochen, die 2, 3 Spiele hinterherhinken. Und da kriegt ihr schon eure Punkte. Also guckt lieber auf den Schnitt, den die pro Spiel machen, als auf die Gesamtpunktzahl. Ja, ich glaube, dann sind wir für diese Woche durch. Wie gesagt, es wäre cool, wenn ihr auf Facebook auch mal ein bisschen mehr Einsatz zeigt, was das zu adoptierende Team von uns angeht. Ihr bestimmt, über was wir nächste Woche reden, wenn ihr so wollt. 29 Teams sind zur Auswahl, genau. Vielleicht legt er uns mal zur Abwechslung ein Team auf, was auch richtig Spaß macht zu gucken. Aber wie gesagt, wir gucken uns im Grunde alles gerne an. Es ist super interessant, sich auch Teams anzugucken, bei denen es nicht so läuft im Moment und dann zu analysieren, warum es nicht so läuft, wie wir es heute mit Detroit gemacht haben. Ansonsten, ja, lasst uns weiter gerne Feedback da und dann hören wir uns nächste Woche und sind gespannt, welches Team uns dann erwartet. From Downtown. Reingehauen.